Ordnung im Chaos. Oft muss man allerdings bereit sein, etwas zu tun, das aus rein sachlicher Perspektive falsch sein mag, um höhere Ziele zu erreichen. Die Zukunft Europas und ihre Beziehung zur gemeinsamen Währung waren ein Feld des Zweifels, über das ich im letzten Jahr gegrübelt habe. Kann es sein, dass das, was wirtschaftlich falsch ist, politisch richtig ist? Weil es um Ziele geht, die das rein Wirtschaftliche quasi transzendieren? Auch davon handelt das vorliegende Buch. Den römischen Verträgen, die 1958 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG begründeten, lag das Konzept eines gemeinsamen Marktes zugrunde. Dieses Konzept bedeutet, richtig durchdacht und konsequent durchgeführt, dass überall Niederlassungsfreiheit und vergleichbare Chancen im Wettbewerb herrschen. Die Mitgliedstaaten können den Wettbewerb durch gute Bildung und Ausbildung, leistungsfähige Wissenschaft, gute Infrastruktur, verlässliche staatliche Dienstleistungen, durch eine preisgünstige, flexible und korruptionsfreie öffentliche Verwaltung beeinflussen. In der Ordnung des gemeinsamen Marktes behalten aber alle handelnden Subjekte ihre ursprünglichen Verantwortlichkeiten und sie haften in diesem Rahmen selbstverständlich auch für ihre Schulden. Niemand anders tut das sonst. Zu diesen handelnden Subjekten zählen auch die Mitgliedstaaten des gemeinsamen Marktes. Auch eine gemeinsame Währung ändert an diesem Ordnungsrahmen grundsätzlich nichts und ist bei einer unabhängigen, vorrangig dem Ziel stabilen Geldwertes verpflichteten Notenbank grundsätzlich mit diesem kompatibel. Natürlich haben alle Staaten in diesem Rahmen das Recht, Irrtümer zu begehen und zum Beispiel mehr Schulden zu machen, als für das betreffende Gemeinwesen dienlich ist. Den Schaden haben die Bürger. Die müssen sich dann eben eine andere Regierung wählen. Den Schaden haben unter Umständen auch die Gläubiger, wenn der betreffende Staat in Schwierigkeiten bei der Bedienung seiner Schulden gerät. Wie bei Unternehmen und privaten Schuldnern, so müssen eben die Gläubiger auch bei staatlichen Schuldnern prüfen, wem sie ihr Geld zu welchen Bedingungen anvertrauen. Eines wird allerdings nicht funktionieren. So jedenfalls meine Eingangsthese, vernünftiges Verhalten der staatlichen Schuldner quasi zentral zu erzwingen. Erstens ist selten eindeutig feststellbar, was eigentlich vernünftig ist. Unterschiedliche Weltbilder und politische Ziele können auch Unterschiede in der Verschuldungspolitik mit sich bringen, die nicht einfach auf einer Skala falsch und richtig angeordnet werden können. Zweitens aber bedingt die wirksame Kontrolle des Verschuldungsverhaltens entweder eine Eingriffsintensität, die den betroffenen Staat seines souveränen Charakters beraubt, oder sie ist unwirksam. Aber der Reihe nach. Ich will den Leser nicht vorzeitig auf bestimmte Meinungen festlegen, zumal ich auch am Ende des Buches die absolute Wahrheit nicht entdeckt haben werde. Der Leser bekommt auf dem Weg durch die verschiedenen Kapitel die Fakten, aber auch das argumentative Rüstzeug, um sich sein eigenes Urteil zu bilden. Ich beginne mit einem Rückblick auf die Wirtschafts- und Währungsgeschichte von der Währungsreform bis zum Vorabend der Europäischen Währungsunion. Alle Themen, über die wir heute diskutieren, waren auch schon damals im Streit. Und fast alle Irrtümer, die wir heute erwägen, waren auch damals schon in der Diskussion. Ich beschreibe sodann die Entstehung und die konzeptionellen Voraussetzungen des Maastricht-Vertrages. Alles, was seitdem schiefgegangen ist, war Anfang der 90er Jahre bereits als Risiko erkennbar. Beim Vollzug der Währungsunion von 1999 bis 2010 erörtere ich, was schiefging und weshalb. Auf dieser Grundlage beschreibe ich den Ablauf und die Ergebnisse von 3 Jahren Rettungspolitik und erörtere danach die Frage, ob man denn der gemeinsamen Währung überhaupt prinzipielle Vorteile zuschreiben kann. Das europäische Währungsdrama findet statt in einer globalisierten Welt. Seine Ausprägung und weitere Entwicklung wird auch geprägt durch die Folgen der Weltfinanzkrise von 2008-2009 und ist nicht zu trennen von den großen Systemfragen, die gegenwärtig zunehmend diskutiert werden. Im Zentrum der Krise der Währungsunion steht die Krise der Staatsverschuldung in vielen Ländern. Deshalb gehe ich auf die Rolle der staatlichen Haushalte und der Möglichkeiten ihrer Sanierung intensiver ein. Jeder, der eine Meinung zum Euro hat, hat bewusst oder unbewusst auch eine Meinung zu Europa. Zuallererst die offiziöse deutsche Politik, die ja die D-Mark hingab, um den europäischen Bundesstaat zu erreichen. Und die Formulierung von Angela Merkel, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, zeigt klar, dass es maßgeblichen Politikern gar nicht um die Währung geht, sondern um ein weitergehendes Ziel. Deshalb gilt auch die Frage, welche Art von Währung und Finanzverfassung braucht das Europa, das wir uns wünschen? Oder wird hier etwas zusammengezwungen, das nicht zusammengehört? Zum Abschluss markiere ich Elemente einer Marschroute. Einerseits hilft es nicht, Fehlentscheidungen zu bejammern, die seit 1991 bis in die jüngsten Tage reichlich gefallen sind. Andererseits ist es gefährlich und verderblich, grundsätzlich Falsches deshalb fortzuführen, weil man einmal damit begonnen hat. Ein Wort der Beruhigung an den jetzt schon verzagten Leser. Es ist sicherlich alles kompliziert, aber wiederum nicht so kompliziert, wie viele es gerne machen. Nicht die Kompliziertheit der Materie, sondern das Wunschdenken vieler Politiker hat uns in eine Sackgasse bzw. an einen Abgrund von Risiken geführt. Viele Experten haben den Politikern dabei geholfen. Auch dem Expertenurteil ist also nur bedingt zu trauen. Dieses Buch legt für den Leser Schritt für Schritt den Grund, um sich, ohne dass man deshalb zum Währungsexperten werden muss, ein eigenes Urteil zu bilden. Die Schlussfolgerungen, die ich persönlich ziehe, muss nicht jeder teilen. Sie sind aber auch nicht leicht mit guten Gründen vom Tisch zu wischen. Ich beginne mit einem Rückblick auf die deutsche Entwicklung von der Währungsreform bis zum Europäischen Währungssystem, EWS, dem Vorläufer der Währungsunion. Denn erst der Zusammenbruch des weltweiten Systems fester Wechselkurse Ende der 60er Jahre und die vielen vergeblichen Versuche, zumindest in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft feste Wechselkurse zu etablieren, lieferten die politische Motivation und die sachliche Ausgangsbasis für eine europäische Währungsunion.